Warum Sie hier sind? Ich habe mit ein paar Freunden entartete Musik gehört. Jazzmusik, Herr Oberleutnant. Also doch ein Asozialer. Barcelona Covid City Blues. Ist es bald vorbei? Die Stadt liegt halb verschlafen im kühlen Sonnenlicht eines Wintertages. Drei pakistanische Rikscha-Fahrer hocken auf ihren Fahrradkarren am Platz vor der Kathedrale und warten auf Touristen. Einer hat einen Lautsprecher mit asiatischer Autotune-Popmusik auf voller Lautstärke. Es plärrt über den ganzen Platz. Zwei französische Touristinnen fragen mich, wo man hier in Barcelona gut japanisch essen könne. Vor dem Rathaus steht der Independentismus-Freak und schreit die Namen der sogenannten politischen Gefangenen aus voller Kehle gegen die Fassade des alten Klassikgebäudes. Dabei sind, bis auf den Hassprediger Hazel, alle längst wieder auf freiem Fuß. Kleine Gruppen von Touristen schweifen umher. Noch genießen sie es, sich nicht gegenseitig auf die Füße treten zu müssen. Man hat das Gefühl, die Stadt befindet sich in Wartestellung. Man will es noch nicht so recht glauben, dass die 2 Jahre der Not nun bald vorbei sein sollen. Die Maskenpflicht auf den Straßen und Plätzen im Freien allgemein ist aufgehoben. Trotzdem sieht man noch viele Maskenträger, besonders ältere Menschen. Die Leute sind vorsichtig geworden. Im heutigen Niemandsland, meine Damen und Herren, auf Kontrabanda 91.4 FM erwartet Sie Folgendes. Ein Beitrag von Le Monde Diplomatique über die Doppelzüngigkeit des Westens, wenn vom Thema Pressefreiheit die Rede ist. Dann gibt es ein neues Kapitel über den spanischen Bürgerkrieg, basierend auf dem Buch von Helen Graham. Ferner werde ich über das neue Album von Hannes Wader berichten und ein Denkmal, das man ihm in seinem Heimatörtchen gesetzt hat. Ferner gibt es einen Beitrag zum Kriegsgeschrei und dem Versuch Putin-Russlands, die Osterweiterung der NATO zum Donbass in der Ukraine hin zu verhindern. Ferner natürlich die Katastrophen bzw. gemischten Meldungen und Barcelona-Nachrichten sowie Neues aus der Welt des Kinos und des Films. Vergessen wir nicht, wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Wie Bertolt Brecht es einmal formuliert hat. Auch der Pazifist Mahatma Gandhi hatte seine Erfahrungen mit Widerstand. Er sagte einmal, bürgerlicher Ungehorsam ist das angeborene Recht jeden Bürgers. Gibt er es auf, hört er auf, ein Mensch zu sein. Willkommen, mein Name ist Detlef Jeskatz, wie immer hier an der Technik und am Mikrofon und in der Redaktion. Es ist Donnerstag, der 17. Februar 2022. Es könnte aber auch Freitag, der 18. oder Montag, der 21. Februar sein, je nachdem, wann Sie uns im Internet hören. Thank you. 91.4 de la FM, Contrabanda. Und sonne mich am Ufer. Da kommt ein Typ mit Bongos und Subwoofer. Er trommelt wie ein Irrer seinen eigenen Beat. Dann lächelt er und fragt: Singst du mit mir ein Lied? Hey, merkst du nicht, dass du hier alle nervst mit deiner kommt an den Tisch und sagt, ich koch molekular. Wollen Sie vielleicht raten, was das früher einmal war? Merkst du nicht, dass du ja alle nervst mit deiner Kunst? Mit deiner Kunst? Mit deiner Kunst? Das könnte ich auch! Sie sitzt auf dem Bett, hat schöne Beine unterm Bauch. Sie hat schöne Zehen und die Nase mag ich auch. Sie ist überhaupt ein sehr wohlgeformtes Wesen. Und sie fragt, soll ich dir noch mehr von meinen Gedichten vorlesen? Ohne dich schlaf ich heute Nacht nicht. Until the new day awakens, breathtaking, will ich heute Nacht nicht sein. Rise up. Merkt ihr nicht, dass ihr alle nervt mit eurer super, toll. Du, zeig's mal Mama. Musik im Niemandsland, was gibt es Neues? Hannes Wader, der Altmeister des Protestliedes, ist da, immer noch. Auf dem Poetenweg am Spätsommerabend. Hannes Waders Werk wurde ein Denkmal gesetzt. Er bedankt sich mit einem besonderen Live-Album. Wir brauchen neue Lieder, neu beschriebene Blätter, forderte einst Hannes Waders Bruder im Geiste, Franz Josef Degenhardt oder Karatsch, wie der von nun 10 Jahren verstorbene Liedermacher und Literat genannt wurde. Er hatte sicher recht, damals 1972, als der Aufbruch zu neuen Ufern zu stocken begann. Diese himbeerrote Reise ist jetzt auch vorbei, wie es in seiner Nostalgie heißt. Neue Lieder gab es zwar im vergangenen halben Jahrhundert, auch viele gute, aber die Gesellschaft hielt nicht Schritt mit ihnen. Kommerz und Berufsverbote besorgten den Rest. Sich erinnern kann in trüben, lichtschwachen Zeiten wie diesen überlebenswichtig sein. Bei Hannes Wader, nach schweren Operationen im Krankenhaus liegend, wurden die Lieder von damals ein lebensrettender Moment, wie er im Nachhinein und sichtlich genesen erzählt. Als ich meine Gitarre wieder in die Hand genommen habe, kam die Kraft zurück, auch die Klarheit im Denken. Und auch die Gedanken an die Lieder, die ich noch singen möchte. Ob die alten oder vielleicht sogar einige, die erst geschrieben werden müssen, bleibt zwar offen, doch zu erwarten ist einiges. Zunächst, er hat es wieder gemacht, knapp 4 Jahre nach seinem Abschied von der Landstraße, dem Ende des Vagabundierens eines fahrenden Musikers, sang er vor Publikum, lud im September 2021 80 Gefährten zum Konzert ein. Sein erster Bühnenauftritt seit Ende 2017, Wader begab sich auf einen Streifzug durch die Erinnerungen. Die Stimme ist mit ihm älter geworden. Die Stimme ist mit ihm älter geworden, aber sie ist einzigartig wie früher. Immer noch verbinden sich in seinen Liedern Vergangenheit und Gegenwart zu Mutspendern für die Zukunft. Und weiß ich heute auf meine Sorgen und Ängste keine Antwort mehr, dann seid ihr da. Schon trage ich morgen an allem nur noch halb so schwer. Gut wieder hier zu sein. Wada feiert mit Volkssongs und dazu passenden, sympathisch vorgetragenen Passagen aus seiner Autobiografie, trotz alledem, nachträglich ein denkwürdiges Ereignis. Die Heimatgemeinde Hoberge bei Bielefeld hatte ihm tatsächlich ein Denkmal gesetzt, dem erbärmlich lange Jahre medial gemiedenen und geächteten. Die verordnete Abwesenheit von den Bildschirmen der westdeutschen Nation in der Hochphase seiner Popularität hat nicht messbaren gesellschaftlichen Schaden angerichtet. Schande den Kulturverhinderern in Funk und Fernsehen. Die Stürme jener Jahre mit ihrem Schwung und ihrer Energie habe nicht ich entfacht. Ich wurde nur von ihnen mitgerissen, sogar getragen und habe das Geschehen mit meinen Liedern mich einmischend begleitet, sagt Wada im Gespräch mit Melodie und Rhythmus der Musikzeitschrift. Diese Stürme hätten inzwischen radikal ihre Richtung geändert und sich in einen gewaltigen Sog verwandelt, so der Liedermacher weiter, der mich nicht trägt, sondern an mir zerrt, um mich, wenn ich mich nicht fest genug irgendwo anklammere, in tiefe Abgründe zu reißen und meinen historischen Optimismus gleich mit. Und dann Hannes Wader in Stein gehauen, überschrieb das Westfalenblatt Ende Oktober 2020 seinen Bericht von der Enthüllung des Findlings mit der Inschrift Hannes Wader Aue. Der ziert nun den Anfang eines Wanderweges dort, wo der junge Hannes, damals noch Hans Eckart Wader, vom Haus seiner Familie im Poetenweg aus zur Schule ging. Gute Freunde engagierten sich über Jahre, das Werk des Liedermachers und ihn selbst zu ehren. Und letztlich fand das angesichts der Lage ziemlich gewagte Vorhaben Unterstützung, mit der nicht unbedingt gerechnet werden konnte. Was hat er gedacht, als er davon erfuhr? Gar nichts, ich war gerührt und bin es noch, erwidert er. Also trat er in der Wassermühle Deppendorf auf, um sich auch mal bei dem Bezirksbürgermeister von der CDU und einigen anderen, die sich womöglich in ihrem Umfeld einigen Ärger eingehandelt haben, zu bedanken. Auftakt für ein Comeback? Nichts dergleichen ist geplant, aber auch nichts ausgeschlossen. Der Liedermacher hält sich alle Türen offen. Solange ich noch kann, will ich das tun, was ich immer schon gemacht habe, singen. Zu seinen Werken gehören neben den seinerzeit noch neuen auch die neu entdeckten Lieder, jene in der deutschen Geschichte unter Kaiser und Faschismus tausendmal missbrauchten, die doch in widerständiger Tradition ausharren. Wahre Freundschaft soll nicht wanken, wenn sie gleich entfernet ist. Lebet fort noch in Gedanken und der Treue, die vergisst. Lebet fort noch in Gedanken und der Treue, die vergisst. Keine Ader soll schlagen, wo ich nicht an dich gedacht. Ich will Sorge für dich tragen bis in tiefe Todesnacht. Ich will Sorge für dich tragen bis in tiefe Todesnacht. Stein traget Leben und daraus fließt süßer Wein. Wenn der Tod mir nimmt das Leben, hör ich auf, getreu zu sein. Wenn der Tod mir nimmt das Leben, hör ich auf, aufgetreu zu sein. Jetzt so schlägt die Trennungsstunde, reißt gewaltsam mich von dir. Doch bleib ich getreu unserem Bunde, tief im Herzen stets bei dir. Doch bleib ich getreu unserem Bunde, tief im Herzen stets bei dir. Tief im Herzen stets bei dir. Die Volkslieder des Vormärzes und des Antimilitarismus, die Arbeiterlieder und Worksongs, darunter Wilde Schwäne, das Hannes Wader jetzt wieder aufführt, wie auch Brüder zur Sonne, zur Freiheit, vorgetragen im russischen Original und auf Deutsch, ewig der Sklaverei ein Ende, heilig die letzte Schlacht. Worte zur Lage, die Olaf Scholz, wenn überhaupt, nur widerwillig über die Lippen kommen. Wader singt von Freiheitsliebenden, von Fahrensleuten, Sinti und Roma, Zimmermännern, Gauklern, Suchenden mit handgeschmiedeten Goldringen am Ohr, von seinen Begegnungen durch die Zeiten. In denen steckt mittlerweile mehr Erfahrung als gewünscht. Und so ist es. Und meine Lieder klingen nicht so wie damals, frei und leicht. Heute singe ich um mein Leben. Indem der Liedermacher Rock'n'Roll I Gave You All the Best Years of My Life von Kevin Johnson auf sein eigenes Dasein überträgt, erinnert er an die Idee des Bonner Frühlings, der Aufbruchsjahre, die längst unter dem Bulldozer eines Revisionismus geraten sind, der Revolutionen als Betriebsunfälle der Geschichte verkauft. Also knüpft Wader diesmal als Solist mit den 12 Songs seines atmosphärisch dichten Live-Auftritts an die Zeiten im nordfriesischen Stuckum an, als er mit vielen Bekannten die beiden Folk-Friends-Doppel-LPs aufnahm. Für 2022, zu seinem 80. Geburtstag im Juni, plant der Künstler ein Studioalbum mit 17 Liedern. Das erste seit Sing von 2015. Bei den Aufnahmen im Studio seines Produzenten Günther Paula brachten sich einige Gäste ein. Gefährten von früher, wie die Akkordeonistin Lydie Ouvray, die Harfenistin Ulla von Dählen, der Pedal-Stil-Gitarrist Nils Tuxen. Gemeinsam mit Reinhard May, dem geschätzten Freund, mit dem er schon 1966 in dessen grauem Käfer vom Burg-Waldeck-Festival nach West-Berlin zurückgetuckert war, um dort später mit ihm in den Musikkneipen aufzutreten, trägt Wader das Liebeslied Le Temps des Cerises vor, die Zeit der Kirchen, ein Evergreen auf die Pariser Kommune. Auch Chansons von Georges Brassens, Georges Moustaki und Milva Larosse habe der Liedermacher für die neue LP gesammelt, heißt es. Und auch Mikis Theodorakis, Sto Perigiali to Grifo, ausgewählt, einst Hymne des Widerstandes gegen die griechischen Obristen. War das Nachdichtung des Textes von Georgios Seferis unter dem Titel »Um eine bessere Welt« könnte durchaus als Aufruf verstanden werden, weiterzumachen. Scheint auch der Kampf für uns verloren. Und auch die Welt kein besserer Ort. Leben in denen, die uns nachgeboren und jung sind, unsere Träume fort. Hannes Wader, Poetenweg, Geschichten und Lieder an einem Spätsommerabend. Erschienen bei Stockfisch oder Stockfisch Records. Niemandsland, 91.4 FM. Es ist ein frühlingshafter Wintermittag hier im Zentrum von Barcelona, in der Calle Reina Amalia, im Barrio del Raval. Ich werfe einen Blick aus der Haustür. Wir sind nämlich jetzt mit unserem Studio im Erdgeschoss und um nach draußen zu gucken, muss ich zur Tür gehen. Blauer Himmel. 19 Grad am Mittag hier auf der Straße in einer großen Stadt, in der katalanischen Hauptstadt. Contrabanda FM 91.4. Auf 91.4 Radio Contrabanda in Barcelona. Thank you. Und wie immer im Niemandsland, die Sektion Fremde Podcasts, diesmal wieder ein Beitrag aus Le Monde Diplomatique. Die Pressefreiheit der anderen von Serge Halimi und Pierre Rumbert. Im März 2017 begann WikiLeaks Enthüllungen über die Methoden, mit denen die CIA elektronische Geräte ausspioniert. Bei den sogenannten Vault 7-Dokumenten handelte es sich nach Angaben des US-Geheimdienstes um das bislang größte Datenleck in seiner Geschichte. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich der WikiLeaks-Mitbegründer Julian Assange bereits seit 5 Jahren in der ecuadorianischen Botschaft in London auf, um einer Auslieferung zu entgehen. Damals war die Führung der CIA entschlossen, ihn in seine Gewalt zu bringen und machte sogar Pläne, ihn zu ermorden. Zunächst zogen sie eine Entführung in Betracht. Die Immunität der ecuadorianischen Botschaft zu verletzen, um mitten in London einen australischen Staatsbürger zu kidnappen, wäre allerdings diplomatisch heikel gewesen. Also redeten sie sich ein, Assange bereite unter heimlicher Mitwirkung Ecuadors und des Kremls seine Flucht nach Russland vor. Daraufhin wurden abenteuerliche Szenarien durchgespielt. Schießereien mit Kreml-Agenten in Londons Straßen, ein russisches Diplomatenfahrzeug rammen, um Assange habhaft zu werden, oder einem russischen Flugzeug in die Reifen schießen, um es am Abheben Richtung Moskau zu hindern. Eine Hypothese lautete, Assange könnte versuchen, in einem Wäschewagen zu fliehen. Letztlich entzog das Nein des Weißen Hauses zu juristisch windigen Operationen derlei Vorhaben die Grundlage. All diese Pläne werden detailliert in einem Artikel geschildert, den ein Journalistenteam von Yahoo News am 26. September ins Netz gestellt hat, nachdem es rund 30 Mitarbeiter US-amerikanischer Sicherheitsbehörden befragt hatte. Im April 2017 hatte der damalige CIA-Direktor Mike Pompeo lauthals erklärt, WikiLeaks ist aus Sicht der Vereinigten Staaten ein feindlicher Geheimdienst, der häufig von Russland unterstützt wird. Man dürfte nicht länger zusehen, wie Assanges Kollegen uns unter Berufung auf die Meinungsfreiheit mit dem Diebstahl von geheimen Informationen schweren Schaden zufügen, so Pompeo weiter. Wir werden ein deutlich schärferer Geheimdienst werden und unsere grimmigsten Agenten an die gefährlichsten Orte schicken, um mit ihm fertig zu werden. Die Recherche von Yahoo News schlug erwartungsgemäß hohe mediale Wellen. Empörte Leitartikler beschworen das Recht auf Informationsfreiheit und warnten, die Demokratie sei in Gefahr, der Illiberalismus auf dem Vormarsch. Der Yahoo-Bericht ist schon deshalb besonders glaubwürdig, weil der leitende Investigativjournalist Michael Isikoff des Anti-Amerikanismus und der Sympathien für Moskau gänzlich unverdächtig ist. Im März 2018 veröffentlichte er ein Buch mit dem Titel »Russisch Roulette«, ein Insiderbericht über Putins Angriff auf die USA und die Wahl von Donald Trump. Dem Wall Street Journal, der Washington Post oder der New York Times waren die Enthüllungen von Yahoo dennoch 2 Wochen lang keine Zeile wert. Gleiches galt für Le Monde, Le Figaro, Libération, Les Echos und Agence France-Presse. The Guardian und Der Spiegel erwähnten sie zwar in Online-Meldungen, gingen aber nicht näher darauf ein. Die Agentur Bloomberg widmete ihnen gerade einmal 28 Worte. Diese mangelnde Aufmerksamkeit steht im krassen Gegensatz zu dem internationalen Aufschrei nach der versuchten Ermordung des Rechtsanwalts Alexei Nawalny. Auch er ist ein Mann, der sich unerschrocken der Macht entgegenstellt. Auch er ist ein Whistleblower, der vom Staat bedroht und verfolgt wird. Nawalny sitzt allerdings in einem russischen Kerker und nicht in einer Londoner Haftanstalt. Der unterschiedliche Umgang der Medien mit diesen beiden Helden zeigt sehr deutlich, wie biegsam die Begriffe Menschenrechte und Pressefreiheit sind, als deren Verteidiger sich die westlichen Medien gern gerieren. Es hat den Anschein, als wäre Nawalny durch seine Opposition gegen Präsident Putin menschlicher als Assange, der ebenfalls ein Dissident ist, aber eben ein Dissident in der freien Welt. In ihrem Klassiker Manufacturing Consent zeigten Edward Herman und Noam Chomsky 1988, dass Propagandasysteme Opfer, die der Feind verschuldet hat, anders darstellen als die, die die eigene Regierung oder ein befreundeter Staat verursacht hat. Als Beispiel führten sie den eklatant unterschiedlichen Umgang mit zwei Morden an Geistlichen an, die etwa zur gleichen Zeit geschahen und von Polizisten bzw. Paramilitärs verübt wurden. Die Ermordung des salvadorianischen Erzbischofs Oscar Romero im März 1980 und der Mord an dem polnischen Priester Jerzy Popieluszko im Oktober 1984. Beide Geistliche waren für ihre Oppositionshaltung gegenüber den Mächtigen bekannt. Herman und Chomsky nahmen die Berichterstattung der wichtigsten US-Presseorgane unter die Lupe und kamen zu dem Ergebnis, dass ein Opfer wie Popieluszko 137 bis 179 Mal so viel wert war wie das Opfer eines mit den USA befreundeten Staates. Bekanntermaßen gehörte Polen damals zum sowjetischen Einflussbereich und somit zum Reich des Bösen. Im Fall von Assange und Nawalny ist die Diskrepanz nicht so stark ausgeprägt. Seit Assange sich am 19. Juni 2012 in die Botschaft Ecuadors flüchtete, wurde er in Le Monde laut dem zeitungseigenen Archiv in 225 Artikeln erwähnt. Nawalny kam im gleichen Zeitraum in 419 Beiträgen vor. Doch die beiden schneiden nicht nur statistisch unterschiedlich ab, sondern werden auch nach unterschiedlichen Bewertungsrastern beurteilt. Im Zusammenhang mit dem Hacker Assange ist von einem ambivalenten Werdegang die Rede. Der anti-amerikanische Aktivist habe bereitwillig die Geheimnisse demokratischer Staaten gestohlen, während er bei autoritären Ländern nicht so eifrig zur Stelle gewesen sei. Nawalny hingegen wird rückhaltlos Unterstützung zuteil. Le Monde hat ihm bislang 5 Leitartikel gewidmet und in keinem davon wird ihm sein ambivalenter Werdegang vorgehalten. Dabei hatte Amnesty International zeitweilig beschlossen, ihn nicht mehr als Gewissensgefangenen zu bezeichnen, weil er sich in einer nationalistischen Organisation engagiert, an den fremdenfeindlichen russischen Märschen teilgenommen und sich rassistisch über Migranten aus dem Kaukasus und Zentralasien geäußert hatte. Amnesty begründete seine Entscheidung seinerseits damit, dass Nawalny 2007 und 2008 diskriminierende Aussagen getätigt hatte, die möglicherweise als Hassreden betrachtet werden können. Im Mai 2021 erkannte die Organisation ihm den Status allerdings wieder zu, nachdem die russischen Behörden die Aberkennung auf zynische Weise für ihre Zwecke missbraucht hatten. Wenn man über Nawalny berichtet, dem Blogger und Anwalt, der sich gegen die Korruption des Staates stellt, ist von der Strenge, mit der Assange behandelt wird, nicht zu spüren. Nawalny wird als moderner Meister der sozialen Netzwerke und sogar als Berufskollege gefeiert. Der investigative Journalismus, den er betrieben hat, stellt das Universum der Korruption extrem wirkungsvoll an den Pranger und erreicht dank der Online-Videos sehr viele Menschen. Die Tragik des Julian Assange, resümierte 2019 der Journalist Jacques Dion, bestehe darin, dass er Australier ist und kein Russe. Würde er vom Kreml verfolgt, würden die Regierungen sich darum streiten, wer ihm zuerst Asyl gewähren darf. Sein Konterfei würde an der Fassade des Pariser Rathauses hängen und Anne Hidalgo würde die Beleuchtung des Eiffelturms so lange ausschalten, bis er wieder auf freiem Fuß ist. Einst stand der Australier, der 2010 vom US-Magazin Time 2010 zur Person des Jahres gekürt wurde, bei westlichen Journalisten hoch im Kurs. Er lieferte ihnen zahlreiche Scoops in einem geopolitischen Klima, das weit entspannter war als heute. Aber seit WikiLeaks 2016 E-Mails der Demokratischen Partei veröffentlichte und die CIA dahinter einen russischen Hackerangriff vermutete, wird Assange von westlichen Medien heftig attackiert. Hören wir, wenn Assange redet, in Wirklichkeit Putin sprechen? Titelte zum Beispiel am 2. September 2016 die internationale Ausgabe der New York Times. Solange die Regierung Biden ihren Auslieferungsantrag wegen Spionage nicht zurückzieht, bleibt Assange in Haft. Für den Fall, dass er abgelehnt wird, kennen wir jetzt immerhin schon einige der Mordpläne, die bei der CIA in der Schublade liegen. Im vergangenen Monat erhielt der russische Journalist Dmitri Muratov zusammen mit seiner philippinischen Kollegin Maria Ressa den Friedensnobelpreis, weil er das gefährdete Recht auf freie Meinungsäußerung verteidigt hat. Und Alexei Nawalny hat kurz darauf vom Europäischen Parlament den Sacharow-Preis für geistige Freiheit verliehen bekommen. obwohl im nächsten Jahr Assange einen dieser Preise erhält? Immerhin hat das deutsche Pen-Zentrum ihn inzwischen zum Ehrenmitglied gemacht. Aus dem Französischen von Andreas Bredenfeld. Que le jodan al internet, a la televisión, lo que va a prevalecer es la radio. El único medio de comunicación revolucionario que va a quedar en el futuro. ¡Viva la patria, chicos! ¡Viva Contrabanda! ¡Viva la radio! ¡Viva Niemandland! Weit oben am Balkon und sehe die Zukunft weit und breit. Nur Licht, Stahl und Beton. Die Stadt ist ne WG ohne Gemeinschaftsgeist. Gestapelt wie in Kartons lebt man modern, egal wohin man reist. Schon wieder lieg ich wach und so vieles rauscht vorbei. Warum ist jede Stadt auch ein bisschen wie daheim? Wirkt sicher wie eingelebt. All der Kleinkram neben meinem Bett. Ich hole mir mein Kaffee und meine Post kommt übers Internet. Ich schreib allen, mir geht es gut und wie gut es tut, mal allein zu sein. Alle meinten, Mensch, du hast Mut. Und wie gern würden sie auch mal woanders sein. Und schon wieder lieg ich wach und so vieles rauscht vorbei. Darum ist jede Stadt auch ein bisschen wieder heim. Schon wieder lieg ich wach und so vieles rauscht vorbei. Warum ist jede Stadt auch ein bisschen wieder rein? Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 227. No pasarán. Pasaremos. 1923. Queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Frank. Y con ayuda de Dios. Histórico. Es toda España. Die Republik im Krieg. Fünfter Teil. Trotz der grundlegenden Differenzen zwischen republikanischem und frankistischem Kultur- und Politikverständnis bewirkte der Krieg auf beiden Seiten eine Fortsetzung, ja sogar eine Beschleunigung des gesellschaftlichen Veränderungsprozesses. Der immense Mitgliederzuwachs, den die politischen Organisationen der faschistischen Falange respektive der Kommunistischen Partei Spaniens verzeichnen konnten, hatte in beiden Zonen einen ähnlichen Effekt. Er sorgte nämlich dafür, dass bislang politisch nicht aktive Bevölkerungsgruppen, vor allem Frauen und junge Menschen, in die Kriegsanstrengungen mit einbezogen werden konnten und damit dem Staat bzw. den öffentlichen Belangen zur Verfügung standen. Dass im republikanischen Spanien der Bürgerkriegszeit völlig unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen mit der kommunistischen Bewegung sympathisierten, lag unter anderem an der gewachsenen Popularität der Sowjetunion, die als einzige Großmacht die internationale Isolation durchbrochen hatte, an der die Republik zu ersticken drohte. Dadurch erhielt die öffentliche Moral in Spanien ungeheuren Auftrieb. Plötzlich waren viele Republikaner von dem Optimismus erfüllt, dass sie den Krieg dank der Unterstützung dieses mächtigen Landes doch noch für sich entscheiden konnten. Eine Zeit lang stießen deshalb die Gedenkfeiern, Reden und bildlichen Darstellungen zugunsten der sowjetischen Solidarität mit der Republik auf breite Zustimmung in der Bevölkerung. Die Sowjetunion war unversehens hoch im Kurs und im Winter 1936-37 war es etwa in Madrid große Mode, russische Mützen und Abzeichen aller Art zu tragen und die Frauenzeitschriften feierten die russische Haar- und Kleidermode als letzten Schrei. Allerdings hatten die allgemeine Anziehungskraft der Sowjetunion und die damit einhergehende Vorliebe für oberflächlichen Dekor kaum etwas mit dem Marxismus-Leninismus oder mit irgendeiner bestimmten politischen Ideologie zu tun. Es ist daher wenig sinnvoll, in diesem Zusammenhang, wie manche Historiker es getan haben, von einer Sowjetisierung der republikanischen Politik und Gesellschaft zu sprechen. Die republikanische Öffentlichkeit sah in der Sowjetunion vielmehr den Inbegriff der Moderne. Diese Auffassung war bereits in den 20er Jahren populär gewesen, als fortschrittliche, wenn auch nicht unbedingt politisch denkende Kreise in den spanischen Städten die Sowjetunion für den Vorreiter der technischen und kulturellen Moderne hielten. Eine vergleichbare Neigung lässt sich, wenngleich unter anderen Vorzeichen, auch für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg feststellen, als gewisse Kreise in Spanien ihre Fortschrittshoffnungen auf nordamerikanische Produkte und Bildmotive projizierten, wie etwa in Luis Berlangas Film »Bienvenido, Mr. Marshall« von 1953 zu sehen ist. Dieser Vergleich mag dem westlichen Leser des 21. Jahrhunderts zunächst nicht einleuchten, doch die Sicht der Spanier war in den 20er und 30er Jahren natürlich nicht durch den Kalten Krieg getrübt. Vielmehr war das Bild sowohl der Sowjetunion als auch der Vereinigten Staaten davon geprägt, dass Spanien über keine eigenen nationalen Konzepte verfügte. Dieser Mangel wurde freilich nach der Niederlage der Republik in den 50er und den 60er Jahren weitaus stärker empfunden als in den 20er und 30er Jahren. Da der Aufbau des republikanischen Staates unter Kriegsbedingungen so überstürzt vor sich ging, entwickelte die Zentralregierung gewisse Abwehrreflexe gegenüber allen Formen lokaler und regionaler Selbstverwaltung, die sich im Gefolge des Militärputsches etabliert hatten. Dies betraf nicht nur die Dorfkomitees und die Regionalräte, etwa den berühmten Rat von Aragon, sondern sogar die katalanische Regionalregierung. Zum Teil richtete sich diese Reaktion auch gegen jene radikalen Gruppierungen innerhalb der Linken, die sich für die Kollektivierungen und Produktionsgenossenschaften eingesetzt hatten, zu denen es nach dem Putsch in der Landwirtschaft und der Industrie gekommen war. Gegen die radikale Linke standen nicht nur die Kommunisten, sondern auch große Teile der parlamentarischen Sozialisten und ihrer Gewerkschaften, sowie diverse republikanische Parteien und sogar Teile der anarcho-syndikalistischen CNT. Dabei gaben nicht einmal unbedingt die politischen Vorstellungen dieser Organisationen selbst den Ausschlag, sondern die ihrer Wählerschaft innerhalb der republikanischen Gesellschaft. Bei dem Bündnis gegen die radikale Linke handelte es sich um den Versuch, die breite liberal-demokratische Reformkoalition aus Arbeitern und Teilen der Mittelschicht neu zu beleben, die bereits nach der Gründung der Republik 1931 bestanden hatte. Nach dem Wahlsieg vom Februar 1936 hat es eine Neuauflage dieses Bündnisses gegeben, das jedoch bereits im Juli unter dem Ansturm des Militärputsches wieder zerbrochen war. Im Mai 1937, also während der berühmten Mai-Unruhen, konstituierte es sich erneut und wurde symbolisch besiegelt, als es gelang, die republikanische Vorstellung von Recht und Ordnung gegen den sozialen und politischen Protest der radikalisierten Arbeiter und Besitzlosen in den Straßen Barcelonas durchzusetzen. Aus dieser Auseinandersetzung ging ein neues Kriegskabinett hervor, an dessen Spitze der parlamentarische Sozialist Juan Negrín stand. Für die Straßenkämpfe in Barcelona gab es viele verschiedene Gründe, die jedoch allesamt komplexer waren als George Orwell, der wohl berühmteste, allerdings weder des spanischen noch des katalanischen Mächtige, Chronist jener Ereignisse mitbekam. In »Mein Katalonien« schreibt er ganz richtig, dass es bei den Kämpfen um den Konflikt zwischen unterschiedlichen Konzepten zur Neuordnung der republikanischen Gesellschaft und Politik ging. Dabei übertreibt er allerdings die Rolle der katalanischen bzw. der spanischen Kommunisten. Unhaltbar ist ferner seine Verschwörungstheorie, der zufolge die Mai-Unruhen gezielt herbeigeführt worden sind. Tatsächlich hatten sich in der Stadt bereits seit Anfang 1937 soziale und politische Spannungen aufgebaut. Die katalanische Regierung, in der neben anderen Gruppierungen auch die Kommunisten vertreten waren, hatte allmählich jene Exekutivgewalt zurückerobert, die sie unmittelbar nach dem Putsch an Arbeiterräte und Gewerkschaftskomitees verloren hatte. Um die Versorgung der Stadt Barcelona mit Lebensmitteln sicherzustellen, hatte die Regierung im weiteren Verlauf auch die Gesetze zur freien Marktwirtschaft wieder eingeführt. Das kam im Endeffekt jedoch einer Bestrafung der ärmsten Bevölkerungsschichten gleich, die bereits 1931 unter der restriktiven Haushaltspolitik der Republik und den Maßnahmen zur öffentlichen Ordnung zu leiden gehabt hatten. Hinzu kam noch, dass diese Menschen wegen ihrer prekären wirtschaftlichen Verhältnisse am meisten von den Kriegsfolgen betroffen waren, vor allem von der Arbeitslosigkeit, die in manchen Gebieten Kataloniens sehr hoch war. Der Schwarzmarkt war für die Armen ebenso wenig eine Alternative wie der wieder aufblühende Tauschhandel, denn viele von ihnen stammten aus Städten in anderen spanischen Regionen und hatten deshalb keine Beziehungen zur katalanischen Landbevölkerung. Nach Wiedereinführung des freien Marktes verloren sie daher auch den Schutz, den das von der CNT geschaffene Netzwerk den mittellosen Menschen in Barcelona in den ersten Kriegsmonaten geboten hatte. Zudem stieg trotz staatlich festgesetzter Preise die Inflation steil an. Ende 1936 gab es in Katalonien etwa 350.000 offiziell registrierte Flüchtlinge sowie tausende Vertriebene, die nirgends erfasst waren. Beide Gruppen zusammen bewirkten einen Anstieg der Bevölkerungszahl um mehr als 10%. Am größten waren die Wohnungsnot und die Lebensmittelknappheit in den ärmsten innerstädtischen Bezirken, wo die Mängel des nur unzureichend entwickelten Verteilungssystems eine Versorgungskrise verursachten, die in den ersten Monaten des Jahres 1937 offenen Widerstand auslöste. Daran änderten auch die Konservendosen nichts, die George Orwell in der Auslage einiger Lebensmittelläden entdeckte. Schließlich handelte es sich bei diesen Konserven um reine Luxusprodukte, die die Lebensmittelkrise nicht zu mindern vermochten, erst recht nicht, nachdem die Regierung wieder die Regelungen zur freien Marktwirtschaft durchgesetzt hatte. Wie schon vor dem Krieg spielten sich auch jetzt bekannte Szenen ab. Polizeibeamte, die Protestmärsche gegen die Lebensmittelknappheit auflösten oder sich vor Läden und Betrieben postierten, um diese vor der gewaltsamen Besetzung durch die notleidende Bevölkerung zu schützen. Zu der wirtschaftlichen Not kamen noch ablehnende politische Maßnahmen der katalanischen Regierung hinzu. Wenn man zusätzlich die radikale Tradition der direkten Aktion, die sich im roten Barcelona unter Führung der CNDT etabliert hatte, in Betracht zieht, ist es durchaus nachvollziehbar, dass sich diese explosive Mischung im Mai 1937 in den Straßenkämpfen entlud. Ausgelöst wurden die Kämpfe durch die Forderung der Polizei nach dem Rückzug der Arbeiterräte aus dem zentralen Fernsprechamt der Stadt. Ihre ganze Wucht entfalteten sie jedoch erst, als die Polizei im gesamten Stadtgebiet zur gleichen Zeit dazu überging, die nach dem Putsch aufgestellten Arbeiterpatrouillen zu entwaffnen. Sie hörten Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 227. Eine Niemandsland-Produktion 2022. Literaturhinweis. Ich verlas einen Abschnitt aus dem Buch Der Spanische Bürgerkrieg von Helen Graham. Titel der englischen Originalausgabe: Helen Graham, The Spanish Civil War, A Very Short Introduction, Oxford, New York, Oxford University Press, 2005. Das Buch ist in deutscher Übersetzung im Philipp Reclam Verlag, Stuttgart, 2008 erschienen. Übersetzt wurde es von Susanne Lenz. No pasarán. Pasaremos. Oh, unterwegs. Die Welt schlittert wieder in einen Krieg, obwohl es niemand will. Ist es wieder soweit? Jetlag und Alkohol in einem. Die größte Gefahr eines Krieges entsteht durch die Erzeugung einer Kriegshysterie. Und zwar dann, wenn die entwickelte Technik und die entwickelte Schamlosigkeit sich vereinen und mit den Möglichkeiten der Massenmedien die Angst in eine Panik verwandelt wird. Dann werden Grenzen überschritten und es ist so, dass eine Depesche ein Kriegsmittel wie eine Granate ist. Es war im Jahr 1914, als Karl Kraus in der Fackel gegen die Manipulation des kollektiven Bewusstseins anschrieb. Soeben war das Gerücht der angeblichen Folter eines österreichischen Diplomaten in Albanien von dem an Auflage eher unbedeutenden neuen Wiener Journal in Umlauf gebracht worden. Die Falschmeldung verbreitete sich und wuchs. Wuchs sich, wie etwa Timms in seiner Kraus-Biografie schreibt, rasch zu einer hysterischen Serbenfeindlichkeit aus, wobei die Zeitungen darum wetteiferten, immer neue und noch scheußlichere Einzelheiten der angeblichen Ereignisse zu liefern. Kraus verweist auf die Macht des modernen medialen Apparats, der systematisch, telegrafisch, telefonisch, fotografisch eine schauerliche Symphonie erschafft. Eine Symphonie der Taten, die Berichte hervorbringen und der Berichte, welche Taten verschulden. In seinem Antikriegstext »In dieser großen Zeit« schreibt Karl Kraus 1914, dass die erste Welle des millionenfachen Mordens in Europa jene sei, in der geschehen muss, was man sich nicht mehr vorstellen kann. Und könnte man es, es geschehe nicht. Und später trinken wir zusammen Lehrling. Viel weiter sind wir offenbar kriegskulturell in Europa, auch 100 Jahre später nicht. Wenngleich gesagt werden kann, wir können uns heute im großen Maßstab so ziemlich alles vorstellen. Die militärische Ära ist geprägt vom Einsatz von Technologien, in denen die Täter für die Opfer unsichtbar bleiben und die Mörder nicht mehr in das brechende Auge eines sterbenden Kriegers auf dem Schlachtfelde blicken müssen, wodurch sie abgeschreckt werden sollten, wie Karl Kraus damals schrieb. Wenn heute eine Drohne eine Hochzeitsgesellschaft im Jemen trifft, dann weiß keiner der schuldlos zu Tode gekommenen, wer ihn angegriffen hat. Und wenn junge Soldaten über Videokameras auf schemenhafte Personen schießen, wie im Video von Collateral Murder, dann können sie nicht mehr sagen, wo die virtuelle Welt in die reale übergeht. Ähnliches gilt für Cyberattacken, bei denen mit Sicherheit niemals mehr gesagt werden kann, wer hinter einem Angriff steckt. Wer verdächtigt wird, muss seine Unschuld beweisen, was in der Regel unmöglich ist. Die damit zusammenhängenden Fragen von Moral und Gewissen, von Verantwortung und Schutz der Zivilbevölkerung erfordern im Grunde eine neue Haager Landkriegsordnung und vermutlich sogar eine Neuinterpretation des UN-Gewaltverbots. Das gilt im Übrigen nicht erst im Kriegsfalle, von dem man ja mittlerweile nicht mehr weiß, ob er nicht schon eingetreten ist, mit der fortgesetzten Symphonie der Panik und Angstmache, die ja auch der Zivilbevölkerung Schaden zufügt, lange bevor überhaupt ein Schuss fällt. Wenn man hinter all dem Kriegsgeheul versucht herauszufinden, ob eine militärische Konfrontation zwischen Russland und dem Westen nun kommt oder, wie nach dem Besuch von Olaf Scholz in Moskau vermutet werden könnte, eine gewisse Annäherung gelingen könnte, so muss man kurz alle Kanäle auf Stumm schalten und das große Bild in den Blick nehmen. Die US-Zeitschrift Foreign Policy, ein Zentralorgan der US-Geheimdienste, bringt in einer Analyse das Kernthema zur Sprache. Die harte Haltung der US-Regierung gegen Russland habe China veranlasst, sich viel deutlicher als noch 2014 unmissverständlich auf die Seite Moskaus zu schlagen. Daher müsse sich Europa nun von China lossagen, weil es im Falle einer Eskalation keine doppelten Standards mehr geben darf. Selbstporträt. Foreign Policy zitiert unter anderem ein SPD-Papier aus dem Jahr 2020, in dem China als systematischer Rivale Europas bezeichnet wird. Europa müsse sich nun entscheiden und im Falle von Sanktionen alle chinesischen Komponenten von technologischen Kooperationen mit China überdenken. Die Aktivierung des Sanktionsregimes, auf das sich die USA und der Westen anscheinend geeinigt haben, dürfte weit mehr sein als nur die Sperrung von einigen Konten von Oligarchen. der globale Watchdog für die Märkte, das Financial Stability Board, warnt den Westen davor, dass die Folgen der geplanten Russlandsaktionen zu schweren Verwerfungen führen könnten. Es wird deutlich, dass es um weit mehr geht als um russische Panzer und Haubitzen. Denn wie zu Karl Kraus Zeiten eine Depesche ein Kriegsmittel wie eine Granate sein konnte, kann heute eine Börseninformation wie eine Mittelstreckenrakete einschlagen und wirtschaftliche Zerstörungen anrichten. Um die eigene Achse, ich drehte mich um und um in meinem taumelnden Mittelpunkt dieses Geschehens. Die Depeschen von heute aber sind Algorithmen, die den Welthandel steuern. Deren Natur kennt niemand, doch sie sind schneller, als wir denken können. Worauf wir genau schauen sollten, ob es zu einer wirtschaftlichen Eskalation und somit zu einem globalen Finanzkrieg kommen könnte. Die jüngsten Erschütterungen an den Börsen könnten Vorboten sein. Es kann jedenfalls viel geschehen, was wir uns heute noch nicht vorstellen können. Kälte, Schuld überhaupt noch denkbar wäre. Jawohl. Porträt. Mit Kater. Alle Sterne waren entlegen. Sie standen am Himmel wie Nadelstiche. Die Nacht belichtete ein Mond, der aussah wie bedeckt mit Lebensmittelschimmel. Mit Kater. Ich reckte meinen Hals, streckte meinen Kopf in den reißenden Strom der Gedanken, Strom schnell in Unterstrom, Land unter den festen Tatsachen, Annahmen und Spekulationen. Ich spitzte meine Ohren, just to hear the air. Was das in dir tut dir, nichts als ein Rauschen und das nicht mal weiß. Ich weiß nicht einmal mehr, was ich gestern an der Stelle noch wusste. Der Rausch ist die Wurzel des Geräuschs. Ich wollte am Ende die Bilder und alles andere erbrechen. Aber darüber war ich wohl schon lange, lange, lange hinaus. Blotto. Selbstporträt. Mit Kater. Alles Leben ist ein Tanz. In meinem Schädel wird heute heftig ein Charleston getanzt. Ich habe Teil an dem einen, dem einen großen Kopfschmerz. Der Kosmos ist ein Kopfschmerz und ich nehme teil. Selbstporträt. Du musst das Leben nicht verstehen. Dann wird es werden wie ein Fest. Und lass dir jeden Tag geschehen, so wie ein Kind im Weitergehen. Von jeden Wehen sich viele Blüten schenken lässt, sie aufzusammeln und zu sparen, das kommt dem Kind nicht in den Sinn. Es löst sie leise aus den Haaren, drin sie so gern gefangen waren, und hält den lieben jungen Jahren nach neun seine Hände hin. Die Katastrophen und gemischten Meldungen im Niemandsland für die Wochen vom 14. bis zum 28. Februar 2022. Thema Kriegshysterie im freien Westen. Westliche Berichte über drohende Intervention in Ukraine sorgen in Russland für Erstaunen. Es liegt mir hier ein Gespräch mit dem Linke-Abgeordneten Andrei Hunko vor, vom heutigen 16. Und da heißt es, niemand geht dort in Russland von einem Einmarsch aus. Vielleicht kurz zuvor ein paar Worte über Andrei Hunko. Der ist Bundestagsabgeordneter der Partei Die Linke und Vizechef der Fraktion der Vereinigten Europäischen Linken, UEL, in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats. Die Zeitung Junge Welt hat ein Interview mit ihm geführt. Frage: Während die westlichen NATO-Staaten einen russischen Einmarsch in die Ukraine herbeireden, waren sie am Donnerstag und Freitag vergangener Woche zu Gesprächen in Moskau. Wie kam es dazu und wen haben Sie getroffen? Antwort Hunko: Es war eine kurzfristige Reise im Auftrag der Linksfraktion des Europarates. Unterstützt wurde ich von der Rosa-Luxemburg-Stiftung und auch von der deutschen Botschaft in Moskau. Ich habe Vertreter von Regierung, Opposition und Zivilgesellschaft getroffen. Der Vizevorsitzende des Föderationsrates, Konstantin Kasatschow, der bereits als Nachfolger von Außenminister Sergei Lavrov gehandelt wurde, hat sich 1,5 Stunden Zeit für mich genommen. Ausführlich gesprochen habe ich auch mit Fjodor Lukjanov, der ist Chefredakteur einer einflussreichen Fachzeitschrift, eine Art Vordenker der russischen Außenpolitik. Getroffen habe ich mich zudem mit Vertretern der Kommunistischen Partei, der Partei Gerechtes Russland sowie mit dem Leiter des Menschenrechtszentrums Memorial. Junge Welt, einige sprechen von einer Kriegshysterie, die sich in den bürgerlichen Medien hierzulande breit gemacht hat. Wie sehen Sie das? Hunko, das kann man zweifellos so nennen. Es wird nur auf die vielleicht 100.000 russischen Soldaten an der ukrainischen Grenze geguckt, aber nicht auf die ukrainischen Truppen in ähnlicher Stärke, die an der sogenannten Kontaktlinie zum von Separatisten kontrollierten Gebiet stehen. Mittlerweile hat sich ja sogar der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky verwundert über die westlichen Berichte geäußert und gebeten, ihm die Informationen über einen angeblich bevorstehenden Einmarsch doch bitte zukommen zu lassen. Es geht da besonders um die CIA-Berichte. Wie wird die mediale Kriegshetze in Russland aufgenommen? Hunko: Die Berichte im Westen werden dort mit Erstaunen wahrgenommen. Man interpretiert die Berichterstattung so, dass die westliche Bevölkerung in einen Alarmzustand versetzt werden soll. In Russland ist von Kriegspolitik nichts zu bemerken. Niemand geht dort davon aus, dass die russische Armee in die Ukraine einmarschiert. Wie ich aus den Gesprächen erfuhr, gibt es allerdings eine gewisse Sorge, dass es zu einer ukrainischen Offensive im Donbass kommen könnte. Frage: Wie könnte Russland darauf reagieren? Hunko: Ich denke, so wie auf die brutale Offensive Georgiens 2008, mit der der georgische Präsident Michail Saakaschwili Südossetien zurückerobern wollte. Russische Truppen haben damals eingegriffen. Dass es so laufen könnte, ist bei meinen Gesprächen in Moskau nicht konkret gesagt worden, schwang aber oft im Hintergrund mit. Was ist aus Ihrer Sicht Zweck des Kriegsgeschreis im Westen? Hunko: Ich beobachte schon länger, dass Eskalationsdynamiken stark von bestimmten Netzwerken in westlichen Medien ausgehen. Man soll die Falken in der Politik nicht verharmlosen, aber Falken gibt es offenbar in noch größerem Ausmaß in den Medien. Junge Welt, geht es den USA vor allem darum, die Annäherung Russlands und der BRD um jeden Preis zu verhindern? Antwort Hunko: Es ist eine der geostrategischen Prämissen der US-Außenpolitik, eine stärkere Kooperation zwischen Russland und der Bundesrepublik Deutschland respektive Kerneuropa zu verhindern. Gelingen soll dies durch einen Gürtel von Staaten, der einer solchen Kooperation feindlich gegenüberstehen, von den baltischen Staaten über Polen bis nach Rumänien. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob die Biden-Administration weiter eskalieren will, weil der eigentliche strategische Hauptgegner der USA ja China ist. Für Russland ist China nur eine ungeliebte zweite Wahl, schrieben sie in einer ersten Analyse ihrer Moskau-Visite. Hunko: Das ist mir in den Gesprächen sehr deutlich geworden. Es gibt natürlich eine Kooperation mit China vor dem Hintergrund der Bedrohung durch den Westen. Aber als langfristiger Partner wird China eher kritisch beurteilt. Die erste Wahl für Russland ist Europa. Das ist nach wie vor der Traum vom Raum von Lissabon bis Wladiwostok, vom Europäischen Haus im Rahmen einer gemeinsamen Sicherheitsarchitektur. Здравствуйте, дорогие слушатели. Это радиопрограмма «Нименсленд». И я, Яна, из России, из Ростова-на-Дону. Bleiben wir beim Thema Ukraine, Kriegshetze und Kriegspolitik. Berlin, die mit Verweis auf einen angeblich bevorstehenden russischen Angriff auf die Ukraine geplante Ausdünnung des deutschen Botschaftspersonals in Kiew ist zum großen Teil abgeschlossen. Familienangehörige und Mitarbeiter, die nicht dringend für den Dienstbetrieb benötigt werden, seien größtenteils ausgereist, hieß es am Dienstag auf Anfrage aus dem Auswärtigen Amt in Berlin. Einige befänden sich noch auf der Reise. Die deutsche Generalkonsulin aus Donetsk, die zuletzt von Dnipro aus tätig war, sei mittlerweile in Lviv und arbeitete dort an der Wiederaufnahme des Dienstbetriebes, hieß es weiter. Die Bundesregierung hatte deutsche Staatsbürger nach Warnungen der US-Regierung aufgefordert, die Ukraine zu verlassen. Und die dritte Meldung zum Thema Ukraine-Krise kommt aus Straßburg. Das EU-Parlament hat den Weg für eine weitere Milliardenhilfe für die Ukraine freigemacht. Die Abgeordneten in Straßburg stimmten dafür, in einem Dringlichkeitsverfahren über eine Kreditnothilfe für das Land in Höhe von 1,2 Milliarden Euro zu entscheiden, wie am Dienstag bekannt gegeben wurde. Die finale Abstimmung dazu soll am Mittwoch stattfinden, wobei die Zustimmung der Abgeordneten als sicher gilt. Am Freitag hatten bereits die EU-Mitgliedsländer einen entsprechenden Vorschlag der Kommission in Brüssel gebilligt. Die Finanzhilfe soll den Angaben zufolge vor allem die wirtschaftliche und finanzielle Stabilität der Ukraine sichern. Sie soll innerhalb eines Jahres in zwei Tranchen ausgezahlt werden. Nach Angaben der EU-Kommission haben die EU und ihre Finanzinstitutionen der Ukraine seit 2014 mehr als 17 Milliarden Euro in Krediten und Zuschüssen zur Verfügung gestellt. Eine Meldung aus Kanada, Ottawa. Kanadas Premierminister Justin Trudeau verschärft das Vorgehen gegen die Blockaden von Gegnern der Corona-Maßnahmen. Am Montag Ortszeit berief sich Trudeau auf Notstandsbefugnisse der Regierung, um gegen die von Lkw-Fahrern angeführten Proteste vorzugehen. Die Behörden erhalten nun mehr rechtliche Möglichkeiten, um Demonstranten zu verhaften, ihre Lastwagen zu beschlagnahmen und die Finanzierung der Proteste zu unterbinden. Zuvor hatte die Polizei nach eigenen Angaben bei einer Blockade an einem Grenzübergang ein Waffenlager gefunden. Pflegedrama auch in Australien. Sydney. In Australien haben tausende Pflegekräfte zum ersten Mal seit fast einem Jahrzehnt die Arbeit niedergelegt und einen 24-stündigen Streik begonnen. Trotz eines Streikverbots zogen sie am Dienstag in Kitteln und OP-Masken durch Sydney. Auf dem Weg zum Parlament des Bundesstaates New South Wales hielten sie Plakate hoch mit Aufschriften wie »Sagt uns nicht mehr, dass wir klarkommen sollen«. Thema Spanien, Thema Finanzbranche. Carlos San Juan gegen die Banken. Nicht nur alte Menschen, sondern auch Menschen mit Einschränkungen leiden unter der zunehmenden Digitalisierung in Spanien, vor allem im Bankensektor. Ein Rentner bäumt sich dagegen auf. Carlos San Juan war Arzt und damit gewohnt, Leiden und Schmerzen zu sehen, wie er sagt. Aber die Pandemie hat den 78-jährigen Spanier aus Valencia gleich zweifach getroffen. Einerseits war der direkte Kontakt zu seiner Tochter und den Enkelkindern nicht mehr möglich. Ähnlich verhielt es sich mit seiner Bank, die nur noch telefonisch oder mit vorheriger Anmeldung und nur für dringende Angelegenheiten für ihn da war. Jetzt, wo die Isolierung vorbei ist, haben viele Finanzinstitute in Spanien die Gepflogenheiten der Pandemie beibehalten. Vormittags stehen die Mitarbeiter meist nur noch bis 11 Uhr am Schalter zur Verfügung und dann auch nur mit vorheriger Anmeldung. Zudem beklagen sich Rentner wie San Juan, dass es kaum noch Bankfilialen in ihrer Nachbarschaft gibt. Seit der Finanzkrise 2008 ist Spanien das Land, das am meisten Bank- und Sparkassenniederlassungen geschlossen hat, wie Daten der EZB zeigen. Insgesamt 23.673. Allerdings gab es vorher auch nirgends in der EU eine so hohe Filialdichte. Über 100.000 Jobs gingen seitdem im Bankensektor verloren. Die Pandemie hat den Prozess beschleunigt. Berater wurden zunehmend durch ein Chatbot ersetzt. Kunden wurden gezwungen, sich digital zurechtzufinden mit elektronischen Bezahlverfahren und Online-Banking sowie biometrischen Geldautomaten. Spanien war bei all diesen Prozessen Vorreiter. Aber Carlos San Juan platzte vor ein paar Wochen der Kragen. Vom frustrierten Rentner wurde er jetzt zum Medienstar. Erst startete der 78-Jährige in seinem Freundes- und Bekanntenkreis eine Unterschriftensammlung. Er forderte von den Banken, wieder den ganzen Vormittag ohne Voranmeldung den Schalter für Rentner zu öffnen, wo sie Geld abheben und Rechnungen bezahlen können. Nachdem er mehr als 100 Unterschriften gesammelt hatte, begann er eine Kampagne auf der Plattform change.org, die voll ins Schwarze traf. Ich bin zwar alt, aber kein Idiot, nannte er sie. Soy viejo, pero no idiota. Mehr als 600.000 Menschen im Land haben schon unterschrieben. San Juan war plötzlich auf allen Kanälen zu sehen und zu hören. Ein Medienstar. Das hat auch den spanischen Notenbankchef beeindruckt, der ihn persönlich anrief. Ein Treffen mit der Wirtschaftsministerin und Branchenvertretern ist geplant. Am vergangenen Dienstag überreichte San Juan die Petition symbolisch an Notenbank und Wirtschaftsministerium. Es soll sich etwas ändern. San Juan ist jedoch skeptisch. Sie werden versuchen, die Bedienung der Apparate und Geldmaschinen für uns mit Hilfe von Beratern zu erleichtern. Aber ich bin im Kopf fit, ich bin nicht blöd. Es ist nur, dass ich Parkinson habe und manchmal auf den falschen Knopf oder die falsche Taste drücke, sagt er im Gespräch mit der Deutschen Welle. Er habe Angst, dadurch Geld zu verlieren. Mehrmals hatte San Juan bei seiner Hausbank CaixaBank schon beobachtet, wie Kunden wie er mit dem Geldautomaten kämpften. Einmal erlebte er dabei sogar, wie eine Frau bestohlen wurde von einem jungen Mann, der vorgab, ihr helfen zu wollen. Spanien ist überaltert und leidet unter Landflucht. Auch im Rest der modernen Welt werden alte, kranke, behinderte und ärmere Menschen ausgeschlossen durch die rasant schnelle Digitalisierung. Aber in Spanien ist das Problem besonders eklatant, da das Land nach Japan die längste Lebenserwartung der Welt hat und gleichzeitig die zweitniedrigste Geburtenrate der EU. Nach Daten des Nationalen Statistikamtes leben in Spanien knapp 9,4 Millionen Menschen über 64 Jahre. Das ist fast ein Viertel der Bevölkerung. Zudem ist das Land nicht dicht besiedelt. Viele kleine Städte und Dörfer müssen sich bereits seit Jahren aus Kostengründen mit Geldautomaten begnügen. Kunden müssen 30 Kilometer und mehr fahren, um mit einem Bankberater zu sprechen. Nach offiziellen Angaben leben rund 17% der Bevölkerung in ländlichen Regionen. Die digitale und kulturelle Kluft zwischen Stadt und Land ist enorm. In einer jüngsten Umfrage der spanischen Rentnervereinigung UDP, Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España, sagten 40% der befragten älteren Menschen, dass sie noch niemals im Internet gesurft hätten. Die Digitalisierung ging zu schnell. San Juan ist seit 51 Jahren bei der CaixaBank, die inzwischen 20 Millionen Kunden hat und in den vergangenen Jahren mehrfach internationale Preise für Technologie und Rentabilität einheimste. Es regt ihn auf, dass die Banken während der Finanzkrise mit 40 Milliarden Euro und mehr an Steuergeldern gestützt wurden, aber dann viele Kunden wie ihn und seine Frau im Stich lassen. CaixaBank fusionierte im vergangenen Jahr mit der staatlich geretteten Bankia zum mit Abstand größten Finanzdienstleister des Landes. Sie ist Vorreiter beim Einsatz von künstlicher Intelligenz via Chatbot und biometrischem Erkennen am Geldautomaten. Mit der Digitalisierung und dem Stellenabbau konnte der Aktienkurs von CaixaBank gerettet werden, aber viele Kunden wie San Juan wurden abgehängt. Der Abbau der Filialen und die Digitalisierung kam in einer Zeit, wo das Sparbuch vielen alten Menschen keinen Nutzen mehr bringt, wegen der niedrigen Zinsen. Doch einfach in Aktien investieren? In der Börsenwelt finden sich erst recht viele Alte nicht zurecht. Er will jetzt vielleicht die Bank wechseln. Aber egal, was bei dem Treffen des Notenbankchefs und der Wirtschaftsministerin und den Banken herauskommt, für ihn, unseren San Juan, hat sich die Aktion aus einem anderen Grunde bereits gelohnt. Er sagt, mich hat kürzlich ein 14-jähriges Mädchen angerufen und gesagt, dass sie so sein will wie ich, wenn sie alt ist, weil ich mich für Menschen eingesetzt hätte, die keine Stimme haben. Das hat mich enorm gerührt. Und nun die Tagesschau in 100 Sekunden, übernommen von der ARD. Guten Abend, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Corona-Maßnahmen sollen enden. Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, die meisten pandemiebedingten Einschränkungen schrittweise bis zum 20. März aufzuheben. Bundeskanzler Scholz betonte, danach sollten nur noch Schutzmaßnahmen wie Maskenpflicht und Abstand halten gelten. Er warnte aber davor, nun unvorsichtig zu werden. Keine Entspannung im Konflikt mit Russland. Laut NATO-Generalsekretär Stoltenberg gibt es keine Anzeichen für einen Rückzug russischer Soldaten. Die Regierung in Moskau verbreitet dagegen weiter Bilder von Truppenbewegungen. In der Ukraine feierten die Menschen heute den Tag der nationalen Einheit. Europäischer Gerichtshof weist Klage von Ungarn und Polen gegen Rechtsstaatsmechanismus ab. Damit kann die EU-Mitgliedsländern Finanzmittel kürzen, wenn sie gegen Rechtsstaatsprinzipien wie beispielsweise die Gewaltenteilung verstoßen und der Missbrauch von EU-Geldern droht. Erdrutsche und Überschwemmungen in Brasilien. In der Stadt Petropolis, nördlich von Rio, starben mehr als 30 Menschen infolge eines Unwetters. Mindestens 80 Häuser in der bergigen Region wurden durch Schlammlawinen zerstört. Langlaufgold für Deutschland bei Olympia. Katharina Hennig und Viktoria Kahl haben überraschend den Teamsprint in der klassischen Technik gewonnen. Für beide ist es bereits die zweite Medaille in Peking. Sie siegten heute vor den Athletinnen aus Schweden und Russland. Das Wetter. Morgen bei wechselnder bis starker Bewölkung einige Schauer, vereinzelt auch Gewitter. Vor allem im Norden und Osten sind orkanartige Windböen möglich. 5 bis 15 Grad. Thema Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche. Der Spiegel schreibt hierzu einen längeren Artikel unter dem Titel »Kirchliche Scheidung, Religionspolitik«. Mit dem Missbrauchsskandal steigt der Druck, Macht und Finanzen der Kirchen zu beschneiden. Die Union hat grundlegende Reformen bisher verhindert. Mit der Ampelkoalition könnte sich das nun ändern. Die muss mit gewaltigem Widerstand rechnen. Die Bundesrepublik, so schreibt der Spiegel, hat nicht mehr allzu viel mit dem Staat zu tun, der vor mehr als 70 Jahren gegründet wurde. In fast allen gesellschaftlichen Bereichen hat es tiefgreifende Reformen gegeben. In der Bildung, im Sozialen, bei den Bürgerrechten. Eine Nische blieb über die Jahrzehnte weiter unangetastet. Das Verhältnis von Kirche und Staat. Sie sind in Deutschland nach der Verfassung nicht getrennt. Kirche und Staat sind einerseits miteinander verwoben, vor allem wenn es ums Geld geht. Zugleich darf die Kirche andererseits noch immer ihre eigenen Regeln aufstellen, die der staatlichen und gesellschaftlichen Realität schon lange nicht mehr entsprechen, etwa im kirchlichen Arbeitsrecht. Wer für die katholische Kirche arbeitet und sich als homosexuell outet, kann auch im Jahr 2022 noch entlassen werden. Olaf Scholz ist der erste konfessionslose Bundeskanzler. In den Reihen von SPD, Grünen und FDP setzen sich viele seit langem für eine Entflechtung ein, für eine größere Distanz zwischen Kirche und Staat, Kirche und Politik. Nun bilden diese drei Parteien die Regierung und die Kirchen selbst, vor allem die katholische, haben ihnen genügend Gründe geliefert, deren Privilegien zu beschneiden. Im Koalitionsvertrag ist das schon angelegt. Jetzt steigt der Druck, zügige Reformen umzusetzen. Pederastenskandale gab es ja genug die letzten Jahre und Jahrzehnte. Die Missbrauchsskandale, vor allem der Umgang damit, geben all jenen recht, die nicht hinnehmen wollen, dass die Kirche ihre Skandale selbst aufklärt. Man nennt das auf Deutsch den Bock zum Gärtner machen. In dieser Woche schaltete sich der Kanzler persönlich ein. Über seinen Regierungssprecher ließ Scholz ausrichten, Er sei, wie viele andere auch, sehr erschüttert von den Erkenntnissen über Missbrauch in der katholischen Kirche. Er dringe auf eine klare Aufklärung der Vorwürfe. Das war ein neuer, verschärfter Ton, eine Ansage. Und nicht nur Scholz sieht es so. Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt, bekennende Protestantin, erklärte die Aufarbeitung der katholischen Kirche vor wenigen Tagen für gescheitert. Die Politik solle übernehmen. Die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner warf die Frage auf, ob es überhaupt noch möglich ist, dass die Kirche intern die Aufklärung selbst bewerkstelligen kann. Ihre Antwort wohl kaum. Aigner ist in der CSU, die stets fest an der Seite der Kirchen stand. So weit ist es gekommen. Die Frage ist nun, was sich als stärker erweist. Der Reformwille der Regierung oder die Beharrungskräfte in der Kirche und der Politik? Die waren schon immer stark. Arbeit. Arbeit. Schon 2010 hatte Angela Merkel im Bundestag Wahrheit und Klarheit über die verabscheuungswürdigen Verbrechen in kirchlichen Einrichtungen gefordert. Ihren Antworten ließ sie kaum Taten folgen. Zwar schuf die Bundesregierung 2010 die Stelle eines unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, doch dessen Einfluss blieb begrenzt. Bis heute entscheiden die Bischöfe über den Umgang mit Skandalen. Die Organisation der Täter richtet über sich selbst. Oder eben nicht. In den vergangenen Jahrzehnten gab es tausendfachen sexuellen Missbrauch in Gemeinden, Pfarrhäusern und Sakristeien. Doch er wurde vertuscht und verschleppt. Die schuldigen Seelsorger wurden oft einfach in andere Gemeinden versetzt. Und da haben sie weitergemacht, die Kinderschänder. Die meisten Verbrechen blieben ungesühnt, sie verjährten einfach. Erst 2020 einigte sich der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung mit der katholischen Kirche auf einheitliche Kriterien, nach denen die 27 Bistümer mit Verdachtsfällen umgehen. Die weitere Aufarbeitung in den Diözesen übernehmen nun Expertengremien. Eingesetzt und finanziert werden sie, von der Kirche. Die Kontrolle bleibt bis heute bei den Bischöfen selbst. Das darf nicht sein, sagt Matthias Katsch, der ist Sprecher der betroffenen Initiative Eckiger Tisch. Die Politik solle endlich den Betroffenen zu Hilfe kommen. Dazu gehöre die Entschädigung der Opfer. Das Parlament muss jetzt Biss zeigen, sagt Katsch. Er fordert eine staatliche Aufarbeitungskommission, wie es sie in Irland gab. Die Ampelkoalition könnte für Katsch ein Hoffnungszeichen sein, doch er klingt pessimistisch. Die Kirchen sind so tief verankert in Politik und Parlament, und zwar parteiübergreifend. Ein schnelles Umdenken erwarte er nicht. Barcelona-Nachrichten im Niemandsland. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten im Niemandsland für die Wochen vom 14. bis zum 28. Februar 2022. Beginnen wir mit einer Meldung zum Thema Independentismo. Eine Meldung vom Donnerstag, dem 3. Februar. Die linksseparatistische CUP hat ein Treffen mit dem Präsidenten der katalanischen Regionalregierung, Pere Aragonès, platzen lassen. Der Grund, so eine CUP-Sprecherin, sei die Festnahme von 4 Anti-Zwangsräumungsaktivisten, die im Mai vergangenen Jahres gegen die Räumung des Bloc Llavors im Poble Sec protestiert hatten. Statt also mit dem Chef von ERC über eine neue Roadmap Hoja de Ruta zur Abspaltung von Spanien zu beraten, protestierten CUP-Angehörige vor der Polizeiwache Les Corts in Barcelona. Wir protestieren gegen die Inhaftierung von Gegnern der Zwangsräumungen und die Strafgelder gegen sie, die bereits 206.141 Euro betragen. Solange es kein Recht auf Wohnen gibt, beteiligt sich diese Regierung an der Verfolgung von Personen, die dafür kämpfen. So eine Erklärung der CUP. Thema Finanzbetrug in der Crime City Barcelona. Dieses Mal steht der Ex-Direktor des katalanischen Wetterdienstes Servei Meteorologic unter dem dringenden Verdacht, ein fiktives Geschäft mit einer Firma namens Triacom abgeschlossen zu haben, die gleiche Firma, gegen die auch wegen des Bestechungsskandals der 3% ermittelt wird. In die Geschichte sind einige der feinen Herren verwickelt, die unter der Regierung Artur Mas das Sagen in Katalonien hatten. Herr Oriol Puig, Chef des katalanischen Meteosat, Bruder von Philipp Puig, Conseiller unter Arturo Mas. 70.800 Euro wurden für eine fiktive Anwendungssoftware für Handys an die Audiovisualfirma Triacom gezahlt. Das Geschäft hatte ein Geschäftsführer des katalanischen Fernsehsenders TV3, ein Herr Oriol Carbó, vermittelt. Ein Umfrageergebnis der Cadena Ser und der Zeitung El Periódico de Catalunya durchgeführt. Sind Sie damit einverstanden, dass das katalanische Parlament aus Protest die Aktivitäten einstellt? Nein, no, 92%. Sie ja, nur 8%. Dahinter steckt der Versuch der katalanischen Parlamentspräsidentin, die Geschäftstätigkeit dieser Institution einfach auszusetzen, weil sie einem separatistischen Abgeordneten das Mandat entziehen musste, wie das oberste Gericht angeordnet hatte. Der betroffene Abgeordnete hatte während der Tage vor der Wahl verbotene Wahlpropaganda betrieben, in seinem Fall das Anbringen von Gelbschleifen. Barcelona, die Stadt und der Müll. Die Hälfte aller Müllcontainer in Barcelona, 2600 an der Zahl, wird vom 7. April an ersetzt. Das Rathaus macht jetzt endlich ernst mit seinem Slogan Cuidem Barcelona. In einem Monat wird der neue Plan und der neue Vertrag in Kraft treten. Vorgesehen sind häufigere Straßenreinigungen, neue Container, mehr Reinigungspersonal, modernere neue Fahrzeuge und Reinigungsmaschinen. Eine Neuinvestition von 2,334 Milliarden Euro ist für die nächsten 4 Jahre vorgesehen. Das sind 293 Millionen Euro jährlich und 13% Zuwachs im Vergleich zu den Vorjahren. Am 7. März wird in 5 von den 10 Bezirken der Stadt das neue Reinigungsprogramm starten. Gracia, Eixample, Ciudad Vella und San Andreu, San Martí und die Strände. Am Mittwoch, dem 2. Februar, wurden am Strand von Bogatell einige der neuen Stadtreinigungsfahrzeuge dem Publikum präsentiert. Anwesend waren Frau Ada Colau, die Bürgermeisterin, Janet Sanz und Eloy Badia vom Rathaus. Zu bestaunen gab es den neuen Sandreinigungstraktor, das Fegebürstenauto und das selbstfahrende Ein-Mann-Frau-Gefährt für den schnellen Einsatz vor Ort des Schmutzes. 400 neue Angestellte kommen zu den bestehenden 1.500 hinzu. 66% aller Fahrzeuge der Stadtreinigungsgesellschaft werden Elektrofahrzeuge sein. 870 sind es an der Zahl. Niemandsland ist ein Programm in Alemany de Contrabanda FM 91.4. Casamet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Thema Gewalt und Totschlag in der Crime City Barcelona. Die Polizei Mossos d'Esquadra hat vergangene Woche damit begonnen, die Täter eines hässlichen Totschlagdeliktes zu verhaften, das am vergangenen 27. November an der Plaza Can Fabra in San Andreu geschah. Ein junger Mann, der 19-jährige Soleiman, wurde von einer Gruppe Jugendlicher durch Tritte, Schläge, Messerstiche und Hiebe mit Flaschen getötet, nachdem er versucht hatte, bei einem Streit zwischen einem Jugendlichen und einer jungen Frau vermitteln zu wollen, wie die Familie erklärt. Mehrere Festnahmen sind erfolgt. Die Aggressoren haben dominikanische Pässe. Das Opfer ist ein junger Marokkaner. Sie sollen dafür zahlen, dass sie meinen Sohn umgebracht haben, erklärte die Mutter am vergangenen Mittwoch gegenüber der Presse. Vor allem will ich im Gerichtssaal hören, warum sie das getan haben. Ärger im Lager der Independentistas. Der Fall der Amtsenthebung des KUP-Abgeordneten Pau Juvia hat das Lager der Separatisten weiter gespalten. Die katalanische Parlamentspräsidentin Laura Borràs hat offensichtlich verschiedene Manöver durchgeführt, deren Wirkung sie falsch berechnet hat. Nachdem die Frau 2 Tage lang das gesamte Parlament beurlaubt hatte, ist nun herausgekommen, dass sie dem Abgeordneten bereits etliche Tage zuvor das Mandat schon weggenommen hatte. Eine irre krumme Geschichte. Die Frau täuscht einige Tage ungehorsam gegen die ihrer Meinung nach ungerechte spanische Justiz vor, hat aber bereits der spanischen Justiz gehorcht. Nun verlangen verschiedene Parteien eine offizielle Erklärung von Frau Borrás wegen ihrer irreführenden Manöver. ERC, PSC und die Comunes-Partei haben aus Protest vergangene Woche die Arbeit ihrer parlamentarischen Gruppen ausgesetzt. Die Pläne von Frau Borrás, eine gemeinsame Strategie der Independentismo-Parteien gegen das 25%-Gesetz der Sprachregelung des Castellano in Katalonien festzulegen, verkomplizieren sich offensichtlich. Barcelona, Crime City gegen Frauen. Alarmierende Zunahme sexueller Straftaten in Barcelona werden registriert. Die sogenannte Junta de Seguridad de Barcelona lieferte vergangene Woche neue Statistiken. Dieser Sicherheitsausschuss wurde von Bürgermeisterin Ada Colau geleitet. Die sexuellen Delikte sind 2021 um 10% gegenüber 2020 angestiegen, nachdem es 2020 gegenüber dem Vorpandemiejahr 2019 einen Rückgang der Zahl von Sexualverbrechen gegeben hatte. Besonders die Zahl der offenen Aggressionen, Vergewaltigungen und Missbrauchsfälle übersteigen sogar die Statistiken der Vorpandemiezeit. Im vergangenen Jahr erhielten die Mossos de Squadra Kenntnis von, Achtung, 146.605 sogenannten deliktiven Vorfällen in der Stadt. Gegen 39.974 Personen wurde persönlich ermittelt. 19.194 wurden in Haft genommen. Wenn man sich das vorstellt, wurde da eine kleine Armee festgenommen. Eines der Hauptprobleme ist nach Aussagen der Polizei, mit dem Vorgehen der Intensivtäter Schluss zu machen. 4% ist der Zuwachs der Personendelikte gegenüber 2019, 13,5% gegenüber 2020. Um 36% ist die Zahl der sexuellen Aggressionen gegenüber 2019 angestiegen. Die Kommissarin der Mossos de Squadra, Frau Marta Fernandez, bedauerte am Freitag, dem 4. Februar, gegenüber der Presse, dass zwischen 80% und 90% aller Sexualdelikte nicht angezeigt werden. Winter im Niemandsland. Kein Regen fällt in Barcelona. Die langanhaltende Trockenheit, verursacht durch das Ausbleiben von Regenfällen, hat zu einer Verknappung der Trinkwasservorräte in den katalanischen Stauseen geführt. Und deshalb arbeiten die Entsalzungsplattformen von Meerwasser seit Wochen auf Hochtouren, was eine Verteuerung der Wasserpreise für die ACA, das ist die Agencia Catalana de Agua, zur Folge hat. Zum ersten Mal musste dabei auf einen Reservefonds gegen die Trockenheit zurückgegriffen werden, dessen jährliche Ausgaben 4 Millionen Euro vorsehen. Der Jahresbeginn 2022 ist so wie das Ende von 2021, trocken und ohne Regen weit und breit. In der Stadt Manresa im Norden von Katalonien regnet es seit 70 Tagen nicht mehr. Die Wasserwerke ATL, Aigües Ter Llobregat, die für die Wasserversorgung von Barcelona zuständig sind, versichern, dass es vorerst allerdings keine Erhöhung der Wasserrechnung geben werde. Rätselhafter Tod. Der Leichnam des Computersicherheitsexperten und Schöpfers eines Antivirenprogramms, John McAfee, befindet sich immer noch in den Kühltruhen der gerichtsmedizinischen Abteilung in der Justizstadt Ciutat de Justicia in Barcelona. 7 Monate ist es nun schon her, dass der Leichnam des 75-jährigen britischen Staatsbürgers McAfee in einer Zelle der Strafanstalt Brians in Baix Llobregat bei Barcelona aufgefunden wurde. Bisher ist immer noch ungeklärt, ob es sich bei dem Tod des Antivirus-Experten tatsächlich um Selbstmord gehandelt hat. Die Familie des Toten ist mit dem Resultat der Autopsie nicht einverstanden und verlangt eine erweiterte Autopsie. Es bestehe der dringende Verdacht, so die Familie, dass John McAfee ermordet wurde. Im Knast. Der zuständige Richter von Martorell verweigert bisher die zweite Autopsie. Die Familie klagt, das Amtsgericht Barcelona muss nun entscheiden. McAfee wurde im vergangenen Jahr aufgrund eines Auslieferungsantrags und eines internationalen Haftbefehls der US-Regierung auf dem Flughafen El Prat in Barcelona verhaftet. McAfee ist ursprünglich, wie gesagt, britischer Staatsbürger. Gerüchte besagen, dass der Erfinder des ersten Antivirus-Programms 1987 von der CIA verfolgt wurde und Kontakte zu Russland gehabt haben soll. Bleiben wir beim Thema Verbrechen. Barcelona, Hauptstadt des Verbrechens. Der Krimi-Kongress Bessenegra ging am vergangenen Sonntag, dem 13. Februar, in Barcelona zu Ende. Das Festival Bessenegra, Negra hier für Novella Negra, also das Krimi-Genre, die spanische, katalanische Bezeichnung, wie gesagt, für Kriminalromane, lief 10 Tage lang an verschiedenen Schauplätzen der Stadt. Krimi-Autorinnen und Autoren, sowohl aus Katalonien und Spanien als auch aus anderen Ländern, waren zu Lesungen und Vorträgen anwesend. Unter anderem auch der US-Autor Don Winslow, Autor von solchen Knüllern wie Das Kartell, The Border, Die Grenze und anderen. Ein Höhepunkt zum Abschluss war unter anderem die Vorführung der Spurensicherungsbrigade der Mossos de Squadra im großen Saal des Casino de l'Alianza im Poblenou. Vor fast vollbesetzten Rängen wurde ein Tatort auf der Bühne aufgebaut und ein Mord rekonstruiert, um dann zu zeigen, wie die Spezialisten von der wissenschaftlichen Abteilung vorgehen. Eine heitere Note gab es, als der Chefinspektor das Publikum fragte, mit wie vielen Schüssen das Opfer getötet werden sollte. Mit einem oder mit mehreren? Hände erhoben sich. 90% wollten mehrere Schüsse. Haha. Gut besucht heißt konkret, 6500 Zuschauer, Zuschauerinnen waren präsent. Hinzu kamen 2000 über Internet Zugeschaltete. Präsenz war also angesagt. Ich war an 2 Tagen dort, alles bestens organisiert. Festivalsprachen waren zum Hauptteil katalanisch, ein bisschen Castellano, aber auch viel Englisch. Klar, Krimi ist ein Genre der angelsächsischen Länder. Barcelona Crime City 2. Bleiben wir noch einmal beim Thema Kriminalität. Die Mossos de Squadra gehen jetzt wieder verstärkt gegen Taschendiebe und Straßenräuber vor, die es nach der langen Covid-Pause wieder verstärkt in die Hauptstadt Kataloniens zieht. Vergangene Woche aktivierten die Mossos ihre Anti-Diebstahl-Brigaden und Sicherheitstrupps im gesamten Stadtgebiet, besonders aber in U-Bahnen und Bussen und im Zentrum. AstMed, so heißt der Plan. Besonders Touristen und alte Menschen sind die bevorzugten Opfer der Diebe. Nach neuesten Angaben der Polizei ereignen sich im Moment bereits wieder zwischen 1000 und 1200 Diebstähle und Raubdelikte pro Woche. Doch sei man noch weit entfernt von den Zahlen von 2019, wo ca. 170 Diebstähle täglich gemeldet wurden und über 2000 pro Woche. Mit dem Wiedererwachen des Tourismus wird es mehr Delinquenten in die Stadt ziehen, sagte die Intendantin und zweite Direktorin der Polizeiregion Barcelona, Frau Silvia Catà. Spezialeinheiten der Polizei in Zivil werden verstärkt unterwegs sein, so Frau Catà. Allein letzte Woche wurden 14 Diebe verhaftet, über 150 Vorstrafendelikte gab es bei den Intensivtätern zu verzeichnen. 139 Diebe wurden mit über 1157 Vorstrafen präventiv erkennungsdienstlich behandelt. Eine Meldung zum Thema Verkehr. Die städtischen Verkehrsbetriebe ATM, Autoridad de Transport Metropolitana, informierte am vergangenen Mittwoch, dass ab dem Wochenende der U-Bahn- und Busverkehr in der Nacht vom Samstag auf Sonntag wieder durchgehend die ganze Nacht aufgenommen werde. Diese Maßnahme fällt mit dem Wiedereröffnen von Kneipen, Diskos und Nachtclubs zusammen. Niemandsland, Terra de Ningú. Contrabanda FM 91.4 Barcelona. La Rambla de Barcelona, die Rambla. Die Bürgerinitiative Amics de la Rambla, Freunde der Rambla, hat einen neuen Plan zur Reform der Rambla herausgegeben, in dem dringend auf die notwendigen Reformen und Reparaturarbeiten der Flaniermeile hingewiesen wird. Besonders das Straßenpflaster und die Beleuchtung werden hier als reparaturbedürftig angegeben. 2024 soll der erste Reformabschnitt der Rambla fertiggestellt werden, nämlich die Rambla Santa Monica. Via Laietana-Reform. Auch diese Hauptverkehrsader, bergauf, bergrunter, mehrwärts und mehr weg, soll bald eine andere Gestalt bekommen. Am 1. März wird Phase 1 der groß angelegten Reform beginnen, die den Abschnitt zwischen Urquinaona und Antoni Mauda betrifft. 14 Monate soll es dauern. Während dieser Zeit dürfen nur Anwohner oder Dienst- bzw. Lieferfahrzeuge dort fahren. Das Ganze wird dann so aussehen. Zum Meer hin und bergrunter wird es eine Busspur und eine Spur für private Pkw geben. Bergauf wird es nur eine Fahrspur für Anwohner und Liefer- bzw. Dienstfahrzeuge geben. Jordi Rabassa, Regidor von Ciudad Vella, Bezirksstadtrat, bittet um Verständnis, denn die Bauarbeiten werden unbequem und lang anhaltend sein. Thema Pujol-Clan-Kriminalität. Weitere Ermittlungen im Zusammenhang mit dem versteckten Vermögen des Ex-Präsidenten der Generalitat Jordi Pujol wurden letzte Woche von einem Amtsgericht in Barcelona angeordnet. Auf Pujol und 7 seiner Kinder wartet ein Makroprozess wegen Korruption, Geldwäsche, Steuerhinterziehung, Veruntreuung, Fälschung von Dokumenten und weiterer Delikte. Bei den neuen Ermittlungen geht es um eine Stiftung in Andorra, wo Schwarzgeld vor dem spanischen Fiskus versteckt wurde. Ungefähr vor dem Sommer soll der Prozess losgehen, wobei von der Staatsanwaltschaft Haftstrafen zwischen 29 und 5 Jahren für die neuen Hauptangeklagten gefordert werden. Niemandsland. Eine weitere Umfrage von der Cadena Ser und El Periodico durchgeführt. Frage: Glauben Sie, dass ein Mindestgehalt oder ein Mindestlohn von 1000 Euro ausreichend ist? Sie, ja, 24%. No, nein, 76%. Nicht ausreichend, 1000 Euro im Monat. Logisch. Thema Seuchenschutz. Seit dem vergangenen Donnerstag gibt es keine Maskenpflicht mehr im Freien auf Straßen und Plätzen sowie in Altersheimen und auf Spielplätzen unter gewissen Voraussetzungen. Bei den Altersheimen nämlich müssen mindestens 80% des Personals und der Insassen geimpft sein, um die Maskenpflicht aufzuheben. Auch auf Schulhöfen dürfen die Kinder und Jugendlichen jetzt ohne Gesichtsschutz herumlaufen. Dies beschloss der Ministerrat am 9. Februar. Bei Freiluftveranstaltungen mit großem Massenandrang, wie Konzerte, muss allerdings weiterhin Maske getragen werden, wenn die Abstände zwischen den Teilnehmenden weniger als 1,30 Meter betragen. Thema Verkehrsstörungen und Separatismusproteste. Die Verkehrsdirektion der Landesregierung Kataloniens, Generalitat, hat sich nun endlich dazu entschlossen, die seit 2 Jahren von Separatismusaktivisten durchgeführten Straßensperrungen auf der Meridiana zu beenden bzw. umzuverlegen. Ein Euphemismus, um einem gravierenden Problem Einhalt zu gebieten, das Tausenden von Berufsheimkehrern allabendlich Geduld, Nerven und Zeit raubt. Mit ausdrücklicher Erlaubnis der katalanischen Behörden war es seit Oktober 2019 einer kleinen Gruppe von Protestierenden erlaubt, die Meridiana zu sperren, um gegen die Inhaftierung der Independentista-Führer zu protestieren. Die ca. 2-3 Dutzend Protestierer wurden zu Hätschelkindern der Generalitat. Deren Rechte über die geltenden Rechte und Gesetze von über 20.000 Berufspendlern gestellt wurden, die bis zu 30 Minuten jeden Abend verloren, um die abgesperrte Zone weiträumig zu umfahren. Nun hat ERC, Consejero Juan Ignacio Elena, beschlossen, den Protestfreaks einen Ersatzprotestraum in der Fußgängerzone anzubieten. Wütende Aufschreie gab es deshalb beim ANC, das ist der ideologische Kulturverein der katalanischen Separatismusbewegung. Sie beklagen, dass dadurch das Recht auf freie Meinungsäußerung beschränkt werde. Haha, ein irres Argument, das man allerdings im Kontext der intellektuellen Schwäche und Verwahrlosung der politischen Kultur im Zusammenhang mit dem Prozess verstehen kann. Grotesk auch das Erscheinen der katalanischen Parlamentspräsidentin Laura Borràs auf einer der Protestdemos gegen die Umverlegung der Meridiana-Proteste. Borràs vertritt nämlich die Institution bzw. Regierung, die diese Umverlegung entschieden hat. Die Frau protestiert also gegen sich selbst. Bizarre Verrenkungen einer verkommenen Machtelite. Niemandsland, terra ningú. Contrabanda FM 91.4, Barcelona. Schule und Erziehung. Govern, die katalanische Landesregierung, verkündete am vergangenen Donnerstag, dass die Schulferien im kommenden Sommer um 6 Tage verkürzt bzw. die Schule 6 Tage früher wieder geöffnet werden wird. Am 5. September sollen die Kinder, am 7. die Oberschüler wieder in die Schulen zurückkehren. Präsident Aragonés begründete die Maßnahme mit einer familienfreundlicheren Verschiebung des Schuljahres. Ley Mordaza, das sogenannte Knebelgesetz. Man werde friedliche Demonstranten nicht mit Bußgeldern bestrafen, also das Maulkorbgesetz nicht auf katalanische Demonstranten und Demonstrantinnen und Protestierende anwenden. Dies verkündete die Landesregierung Kataloniens durch ihren Consejero des Inneren, Elena, am Montag. Die Mossos-Polizei würde dieses Gesetz nicht anwenden, so der Verantwortliche. Vergessen wir nicht, dass laut diesem Gesetz das Protestieren zum Beispiel im Eingangsbereich einer Bank mit bis zu 30, 40, 50.000 Euro Strafgeld belegt werden kann. Ein Unding der damaligen PP-Regierung. Eine weitere Umfrage der Cadena Ser El Periodico. Sehen Sie im Erstarken der extremen Rechten eine Gefahr? Sie ja, sagen 75%, no nein, 25%. Sexualverbrechen an Kindern. 10 offene Strafverfahren gibt es im Moment in Katalonien gegen Priester der katholischen Kirche, die Sexualdelikte begangen haben. Die Staatsanwaltschaft Kataloniens hat die Generalstaatsanwaltschaft Spaniens davon in Kenntnis gesetzt. Ein Priester aus San Andreu ist betroffen, auf dessen Computer Festplatte tausende Fotos und Videos mit Kinderpornografie gespeichert sind. Auch der Fall des La Salle-Lehrers von Premià de Mar schockiert die Öffentlichkeit. Einen Päderasten und Vergewaltiger, dessen Verbrechen vom Bischof jahrelang vertuscht worden waren. Statt den Mann zu entlassen oder vor Gericht zu bringen, hatte man ihn einfach an andere Stellen und andere Gemeinden versetzt. Nun möchte ich den Barcelona-Nachrichtenblog nicht mit dieser unappetitlichen Meldung beenden, sondern zum Schluss noch etwas Positives, zumindest teilweise. Die Covid-Neuinfektionen gehen im gesamten Land und besonders hier auch in Barcelona stark zurück. Von 10.000 neu gemeldeten Ansteckungen durch Covid ging die Zahl in wenigen Tagen auf 1.895 zurück. Das teilte das Gesundheitsamt Kataloniens mit. Leider lag die Zahl der an Covid Gestorbenen gestern bei 32. Die Rede ist vom 14. Februar 2022. Und ganz zum Schluss eine tolle Meldung von der Berlinale in Berlin. Das Drama Alcaraz der katalanischen Regisseurin Carla Simon hat den Goldenen Bären der Berlinale gewonnen, die am Mittwoch in Berlin zu Ende ging. Der Film erzählt das Alltagsleben einer Familie, die eine Pfirsichplantage betreibt und in Existenznöte gerät, denn auf dem Gelände sollen plötzlich Solarpaneele gebaut werden. Der auf Katalanisch gedrehte Film spielt in der gleichnamigen, rund 140 Kilometer westlich von Barcelona gelegenen Stadt Alcaraz. Kino im Niemandsland. Die Berlinale ist zu Ende gegangen. Und es gab eine vielleicht sogar Überraschung, nämlich den Goldenen Bären für den spanischen Beitrag bzw. sogar den katalanischen Beitrag Alcaraz. Die Preisverleihung der 72. Berlinale war geprägt von Filmemacherinnen und der deutschen Tragikomödie Rabie Konat gegen George W. Bush. So my family grows peaches in Alcaraz, which is a village in Catalonia. Die Berlinale hat sich ins Ziel gerettet. Nach allem, was bislang bekannt ist, sind die 72. Internationalen Filmfestspiele Berlin nicht zum Superspreader-Event mutiert, trotz hoher Corona-Infektionszahlen und massiver Kritik an der Durchführung als Präsenzveranstaltung. Um das Risiko etwas zu minimieren, war der Wettbewerb in diesem Jahr von den sonst üblichen 10 Tagen auf eine knappe Woche verkürzt worden, sodass die Bären nicht erst am kommenden Wochenende, sondern bereits am vergangenen Mittwoch vergeben wurden. Strahlende Gewinnerin des Goldenen Bären für den besten Film war die spanische Regisseurin Carla Simón, die in Alcaraz Erfahrungen aus der eigenen Familie aufgriff. Die Familie Solé betreibt in dem Film eine Pfirsichplantage, die vom Aufbau von Solarpanelen bedroht wird. Ihr Ensemble hatte zuvor keinerlei Schauspielerfahrung. Simons Familie züchtet tatsächlich selbst Pfirsiche in Alcaraz, weshalb die Regisseurin den Preis allen Bauern widmete, die dafür sorgten, dass andere Menschen Lebensmittel auf dem Tisch hätten. Ich betrachte mich jetzt als Tochter der Berlinale, sagte Carla Simón, die hier 2017 ihren Debütfilm Fridas Sommer uraufgeführt hatte. Die Jury lobte an Alcaraz die herausragende Darstellung, Zärtlichkeit, Freude und den Humor. Enhorabuena, Carla. Gracias. ¿Has oído lo que ha dicho el jurado de tu película? Sí, es muy fuerte. Estoy un poco como que no me lo creo. Nach der Bekanntgabe des Programms des diesjährigen Berlinale-Wettbewerbs war die Zahl der Regisseurinnen hervorgehoben worden. 7 der 18 Beiträge wurden von Frauen gedreht. 4 ihrer Werke wurden mit Bären ausgezeichnet. Neben dem Goldenen Bären für, wie gerade gesagt, Carla Simón erhielten Natalia López Gallardo, Preis der Jury für Rope of Gems, und Claire Denis, beste Regie für Avec Amour et Acharnement. Silberne Bären, auch die indonesische Produktion Nana der Filmemacherin Camila Andini, wurde ausgezeichnet. Laura Basuki erhielt den Silbernen Bären für die beste schauspielerische Leistung in einer Nebenrolle. Während sich in manchen Berlinale-Jahrgängen frühzeitig klare Bärenfavoriten herauskristallisierten, sind die diesjährigen Wettbewerbsfilme sehr unterschiedlich besprochen worden. Entsprechend groß war die Spannung vor der Preisverleihung. Die deutsche Tragikomödie Kabiye Kurnaz gegen George W. Bush erhielt 2 Bären, die 2 weitere Preisträgerinnen entgegennahmen. Laila Stieler freute sich über die Auszeichnung für das beste Drehbuch. Um mit Rabie zu sprechen, echt jetzt, gefällt mir, sagte sie und bedankte sich bei Regisseur Andreas Dresen, der mit dem Stoff zu ihr gekommen sei. Überwältigt zeigte sich Meltem Kaptan, die für ihre Darstellung der Rabie Kurnaz den Silbernen Bären für die beste Hauptrolle erhielt. Sie dankte ihren Eltern, die ihren Kindern immer gesagt hätten, folgt eurem Weg. Kaptan, eigentlich Comedienne, ist in dem Film in ihrer ersten Hauptrolle zu sehen und überzeugt mit einem warmherzigen und humorvollen Auftritt der Mutter des deutschen Guantanamo-Häftlings Murat Kurnaz. Den Preis widmete sie allen Müttern. Ein besonderes Kunststück gelang dem südkoreanischen Filmemacher Hong San-soo, der im 3. Jahr in Folge einen Silbernen Bären von der Berlinale mitnimmt. Ich werde einfach das tun, was ich schon so lange getan habe, sagte der Regisseur und Drehbuchautor, der den großen Preis der Jury für sein Schwarz-Weiß-Werk The Novelist Film erhielt. Die Berlinale Geschäftsführerin Mariette Riesenbeek sagte mit Blick auf die Diskussionen über das Präsenzfestival während der Pandemie, die Nerven haben sich gelohnt. Der künstlerische Leiter Carlo Chatrian sprach von einer ganz besonderen Nacht. Der Stress der vergangenen Wochen habe sich ausgezahlt. Ich habe mich belohnt gefühlt. Ein bisschen Berlinale Atmosphäre kann das Publikum noch aufschnappen. Die öffentlichen Filmvorführungen werden noch bis zum 20. Februar fortgesetzt. Und das war's für heute im Niemandsland. Ich verabschiede mich. Nächste Woche gibt's wieder eine längere Filmbesprechung. Vielen Dank fürs Zuhören. Niemandsland sagt Adeo, Agur, Goodbye. Hören Sie uns auf dem Podcast unter www.niemandsland.kontrabanda.org. Tschüss, Agur. We'll be right back.